Live 4. Good evening, ladies and gentlemen. Hallo, herzlich willkommen hier zu 1 Live 4 mit mir, Klaus 4. 3 Stunden Musik. Ich hatte ursprünglich überlegt, beziehungsweise mich gefragt, ob und inwieweit ich die Feierlichkeiten zum 25. Jahrestag des Falls der Mauer hier irgendwie vielleicht auch in diese Sendung einfließen lassen sollte. Und dann ist mir zu Hause etwas Fürchterliches passiert und aufgefallen. Ich hatte ständig Dreher zwischen Mauerfall und Mauerbau. Ich wollte Mauerfall sagen, dann sagte ich so zu mir Mauerbau, dann wollte ich Mauerbau sagen, dann sagte ich Mauerfall. Es ist fürchterlich. Ich habe immer diese Dreher gehabt. Ich erzähle hier keinen Scheiß. Habe dann überlegt, woran das liegen könnte und kam drauf, dass der Begriff des Mauerbaus mich 28 Jahre lang ja mitgeprägt hat und der Mauerfall 25 Jahre, es gleicht sich also in etwa so aus und die allgemeine Konfusion bei mir zumindest führe ich darauf zurück. Und um hier jetzt nicht von einem Mauerfall / Mauerbauunglück ins nächste zu laufen, habe ich mir dann am Ende gesagt, stick to your guns, bleib bei deinen Leisten, stay classy und bin in dem Zusammenhang beim Wiener Produzenten Paul S.G. hängen geblieben. Stay Classy heißt der Titeltrack seiner neuen 12er, auf dem er unterstützt wird vom MC TRAC, womöglich auch MC Track, der uns bezeichnenderweise zuruft, wir werden das gleich hören, Relax Yourself. Damit geht's dann also los hier. Yeah, relax yourself, get a few sips. Let me take your soul for a ride, yeah, while the sun is up high. Easy laid low and recline, y'all. Steady blowing O's to the sky. Yeah, it could alter your life. Looking over great mountain views, taking sights of sight for sore eyes. The cure that you're stressing, the peace that you're viewing is peace without a question. See me, girl, I know what you need. I had to show you. She's sweet, my Bonita. I'm Prince, she's Apollonia. Trapped in the music, of course, feeling enchanted. So beautiful a day like this, it must be magic. Driven and emotional, lips, we got to have it. I guess I'm in the mood for a sip. Break out the glasses. Sip, have a second or more, but don't get sad. Just taking the good energy to stay classy. Yeah. Thank you. Stay Classy, Ladies and Gentlemen, mit dem Wiener Drum-and-Bass-Produzenten Paul S. G. und seinem so betitelten Track ging es los. Dann sind wir kurz nach Ungarn gegangen, wo seit geraumer Zeit schon sehr schöne, soulige, harmonische, melodische Drum-and-Bass-Tracks immer mal mir zumindest in die Hände fallen. Das Trio Magical Gravity mit dem Titel In the Air. Und hier im Hintergrund, es ist ein Mann aus Schweden, der heißt Seba. Ein großartiger Breakbeat-Produzent, der es wesentlich komplizierter kann und der nach meiner Erinnerung auch auf dem inzwischen wohl nicht mehr existierenden Düsseldorfer Label Swimming Pool, das Philipp Mayburg damals eingerichtet hatte, der heute mit zuständig ist für die Belange des Open Source Festivals, ein großartiges Album veröffentlicht hat. Dieser Track hier von Seba aus Schweden, der stammt von einer Compilation, auf der verschiedene Künstler sich befinden. Escapism 2 heißt die und befindet sich bezeichnenderweise auf einem Label mit dem Namen Liqui City, also Liqui wie Liquid, flüssig, flüssige Stadt. Seba mit seinem Beitrag. Ein anderer hier kommt von Logistics. Wir bleiben noch ein ganz klein wenig hier in diesem Style, den es, ich muss das sagen, weder zu Zeiten des Mauerbaus noch zu Zeiten des Mauerfalls gegeben hat. Die Sache mit Jungle und kurz darauf Drum and Bass, die ging so Anfang der 90er Jahre los mit Labels wie Moving Shadow, Reinforced und viele glaubten damals ein, zwei Sommer, dann ist der ganze Film gelaufen. Dem ist, dem war nicht so. know, all the things that you know I wanna do. Ooh, I want you, baby. I'm feeling you, you're feeling me. And tonight, you're gonna be my baby. Ooh. Time, I'm in the shadow of the light, you hold me, and a little of the night, told me. Einer der, vielleicht sogar der beste Track, den ich in den letzten Tagen gehört habe hier. Johnny Faith, vielleicht gleich noch ein, zwei Sätze mehr zu ihm und auch zu dem, was wir zuvor gehört hatten von dem Drum and Bass Artist Unreal. Ich möchte gerne weitermachen mit einem Mann aus den USA. Yes. Sein Name ist Graves. We'll be right back. $1,050 or more. I am excited, cuz how? I am excited, cuz how? Cuz how? Cuz how? I am excited about the house of God. I am excited, and I believe that it's $50 or more. An dieser Stelle mache ich mal einen ganz kleinen Break, nachdem ich ja nun doch einige Titel in einer Linie gespielt habe. Ich fange gleich mal mit dem gerade verklungenen Track an. Der stammt aus einer Compilation, die ich am letzten Sonntag hier bereits vorgestellt habe. Eine Zusammenarbeit zwischen dem britischen Kult-Label Hyperdub und der Chicago-Crew Techlife, die seit etlichen Jahren sich insbesondere verdient gemacht hat um die Verbreitung des dort geborenen Styles Footwork, der zu Beginn sehr brüchig war, sehr schnell, sehr viele unterschiedliche Passagen hatte und zumindest für meine Ohren ausgesprochen technisch daherkam. Für meine Begriffe hat sich das so ein bisschen in Richtung mehr organische, melodische und vor allen Dingen etwas souligere Tunes hin entwickelt. Zumindest ist der Sampler Next Life Zuletzt hatte ich schon darüber spekuliert, ist vermutlich nicht zu weit hergeholt, dass dieser Albumtitel Nächstes Leben gemünzt ist auf den sehr frühen Tod eines der Aktivisten, nämlich DJ Rashad. Dieser Sampler zumindest gibt meinen Überlegungen, so spontan aus der Hüfte sie auch angestellt sein mögen, doch recht. Davor habe ich einen Mann aus Boston gespielt. Sein Name ist Graves. Ich hatte ihn auch namentlich schon genannt. Die Post-Human EP mit insgesamt 4 Tracks besetzt. Der Titeltrack hat auch gewisse Anleihen an Chicago Footwork erschienen auf einem Label, das ich, seit es existiert, hier ausgesprochen gerne spiele. Es geht in die 10. Veröffentlichung, feiert gewissermaßen ebenso Jubiläum wie, jetzt könnte ich wieder mit dem 25. Jahrestag des Mauerfalls kommen, aber das macht durchaus Sinn, denn dieses Label mit seiner 10. Veröffentlichung heißt Cosmic Bridge. Die kosmische Brücke also, und als die Mauer fiel, da war im Prinzip ja jeder Händedruck zwischen Ost und West, jede Umarmung so etwas wie eine kosmische Brücke, mit all den Folgen, die wir ja bis heute kennen und schätzen. Graves aus Boston, Massachusetts. Und dann hatte ich mich ganz kurz noch eingemischt, um so nach dem Motto, Herr Lehrer, ich weiß was, kurz einzuflechten. Johnny Faith. Was ist das für ein überragender Track? Der Mann ist Schotte, kommt aus Edinburgh. Aus irgendwelchen Gründen hat es ihn inzwischen nach Australien, Melbourne, verschlagen. Ein Track, der so ein bisschen schimmert hin und her, mäandert zwischen Drum and Bass, zwischen Hip-Hop, Dubstep. Johnny Faith mit einem Titel namens Zeng, sehr kosmischen Sounds, den ich da eben gespielt habe. Und der erscheint in Kürze auf dem von mir sehr geschätzten, vielseitigen britischen Label True Thoughts. Das sollte es mal im Großen und Ganzen gewesen sein. Unreal hatte ich noch gespielt mit einem sich sehnsüchtig verzehrenden Gesang. Der stammte von Jeremy Carr. Just One Night hieß der Titel, der Drum and Bass Titel von Unreal. Ich kann weitermachen mit Delta Heavy. Hier erleben wir jetzt in den nächsten paar Minuten, wie ein Drum-and-Bass-Track in einen Wicked Four to the Floor House Groove gewendet wird. Spoil heißt der Remixer. You can forget all doubts, giving me peace, letting it all play out. Feeling the taste, bitter and fake in your mouth. And I thought that we could make it, but I'm not alone with that. We'll be right back. with hope, we can forget all doubts. Giving me peace, letting it all play out. Feeling the taste, with a damn fake in your mouth. And I thought that we could be. Coming down. Ganz kurz nochmal, eben habe ich Delta Heavy gespielt mit dem Titel Reborn auf dem langjährig schon existierenden Ram Records Label erschienen. Das Ganze im 4 to the Floor Spoil Remix. Hier im Hintergrund, das ist vergleichsweise ein Titan, eine Legende innerhalb der britischen jüngeren Hausmusik zumindest. Sein Name ist Roska, er zählt zu den ganz wesentlichen Figuren des sogenannten UK Funky Styles, einer Hausmusik, die zunehmend auf afrikanische Rhythmen setzte und der bis heute zahlreiche Tracks raushaut, so muss man das schon fast sagen, auch ein eigenes Label hat, Roska RKS, auf dem jetzt seine neue EP erscheint, Wave heißt die, mit einem schönen Bass-Heavy-Track Higher, zusammen mit dem Sänger Jamie George, den wir hier fast gehört haben. Gleich die Infos auf 1Live, dann geht's hier weiter mit dieser kleinen Show. Bis dahin noch das amerikanische Trio Future Brown hier mit dem Titel Wanna Party. Bis gleich. Why you talking to me? Don't you wanna party? Put some in your body. Fuck this club, let's get this. Why you talking to me? Woke up, I'm out of my mind. Pull up to the club, but I done with in lines. My niggas all with me, they puffin' on pine. They don't pat us down, so we snuck in the nines. Full of Patron, I'm in my zone. If you came with him, bet you're leaving alone. The way that he actin', I know that it's on. I just want, then I'm sending them home. Cup full of liquor, it shot at the shot. I threw my cousin the key to the drive. He's staring, so I gave him something to watch. He's secretly hoping that numbers get swapped. In the backseat, get the poppin' like acne. Wait, what the hell, you just ask me? It's how to gag me, whenever you mix it. Sippin', wildin' out, trippin', listen. Ball like a play for the Pistons, listen, I could buy the boat and the business. Hating looking at me at a distance. Don't be fooled, you can still get stitches. Standing on the couch like I never learned manners. I don't two-step, I don't do a lot of dancing. Throw the side point, the fans. With the squad, we don't with your randoms, homie. Don't you wanna party, put some in your body. This club, let's get. Why you talking to me? Don't you wanna party, put some in your body. This club, let's get. Why you talking to me? Don't you wanna party, put some in your body. Fuck this club, let's get. Why you talking to me? Don't you wanna party, put some in your body. Fuck this club, let's get. Why you talking to me? The party don't start till I park in a row through. The whole crew when we all get tipped, drowned in the liquor like Whitney. I'ma need the call service, come get quickly. With Future Brown, I'm on white though. On the couch, rolling out like a psycho. My team in the corner blowing. When the side of my fight though, score. The more I pull, I'm the sure. Jumped in the crowd like I'm out on tour. I ain't on one, baby, I'm on four. And I ain't even done, baby, I'm on more. Team no lean, gotta stay up straight. Pretty sure I'ma wake up late. Wildin' out like I didn't stay up safe. Taking shots to the head like JFK. Ali Young, the round three come. Gotta slow it down like a speed bump. We drunk, you came with guarantee she dumb. When I tea come, baby, need these chumps in my Louis V pumps. In my Louis V shades. All in my ear. What is he saying? I can't hear. Don't you wanna party? Put some liquor in your body. This club, let's get. Why you talking to me? Don't you wanna party? Put some in your body, up this club, let's get. Why you talking to me? Eins live, vier. Ich möchte zunächst weitermachen mit einem Album, aus dem ich bisher noch nicht so ganz schlau werde. Es ist ja auch erst an diesem Wochenende erschienen, das neue Album des New Yorker Rapper, will ich mir jetzt einfach mal verkneifen, des New Yorker Musikers, Performers Fear Feeles London. Es heißt Vibes. Auf dem Cover sieht man ihn in schwarzen Stiefeln, schwarzer Hose, weite schwarze Jacke, schwarzer Schlapphut und einer leicht tänzelnden Bewegung. Immer wenn ich mir dieses Cover betrachte, muss ich zweimal hingucken, weil ich beim ersten Mal der Meinung bin, da fehlt was, nämlich die Trompete von Miles Davis. Irgendwie ist das so eine Pose, die mich an irgendein Motiv eben dieses großartigen, natürlich längst verstorbenen Musikers, eben Miles Davis, erinnert. Aber mit Jazz hat es ebenso wenig zu tun wie mit Rap oder gar Underground Rap, dem Genre, aus dem Fear Feeles London eigentlich kommt, der sich freilich von Anfang an als stilistisch sehr breit aufgestellt präsentiert hat mit seinen Mixtapes, in denen es auch Punk und Rock und ähnliche Styles gab. Trotzdem ist dieses Album ungewöhnlich zurückhaltend, aseptisch, so ein bisschen sehr extrem clean. Und wenn ich jetzt einen Titel spiele, der so ein bisschen vielleicht doch in die Vollen geht, Uplifting daherkommt, dann lasst euch bitte nicht täuschen. Ich würde es nicht als Ausreißer bezeichnen, aber wirklich repräsentativ für das Album, auf dem unter anderem auch Kanye West als Gast mit dabei ist. Repräsentativ ist der Track sicherlich nicht. Auch dieser hat einen Gast in Form des amerikanischen Soul R&B-Sängers Jesse Boykins III. Hier ist Fear Feeles London zunächst. I'm paging aroma, paging sada. Hat the pom poms, call me dada. Kiss the pom poms, oopsie wadla. Praise the fada, praise the fada. Praise! Gina, Lisa, Frida, and all just sit in the back of the Beamer. Puffin' the la-la, smoking the reefer. HB shotgun, rolling the Keisha, Keisha. I got a camera in boo, but we lay low. We had our first kiss near the equator. And mama say, mama sigh, mama say so. And this thing may never get a day old. Back in Paris with Alice for dinner. Smoking the Cuban, boy, keep your chin up. The girl in the blue dress look like a winner. Caught my eye in the back of the mirror. $1 made her, I had to praise her. Cruising to Spain, I think I'm Vega. Henny flavor, every summer. Me and Brudinski, bringing the numbers. Hey! Cruising this asset with Edda. Hopping the empty and made from the bedder. Said that her favorite car was a Jetta. Sent me some champagne off with a letter. Letter said, Musa, Musa, Musa. I want to go down to St. Lucia. Got Brianna, 4 for 2. Scenery, boys, all for you. Hey! And for Bela, bump and Villa. The boys is gangsters, tongues with the rears. Diamante, velvet blazers. The girl needs saving, boy, go save her, save her. Hey, hey, hey, hey, hey. Lovely. Dieser Track stammt von Sophia Cortesis. So heißt sie, die aus einer griechisch-peruanischen Verbindung hervorgegangen ist, in Hamburg aufwuchs, zunächst Konzertbookerin, Veranstalterin war in diversen Hamburger Bars und Kneipen, wie zum Beispiel der Prinzenbar, hinterher noch so eher aus Spaß aufgelegt hat. Daraus entstand ihre Leidenschaft zu produzieren. Auch ihre Stimme hat sie schon verliehen, unter anderem an Gold Panda. Jetzt gibt's die erste EP von Sophia Cortesis, zumindest die erste, von der ich Kenntnis bekomme. This Is It heißt sie. 4-Track, den Opener Killer habe ich gerade gespielt und mache direkt weiter hier mit Luis Martinez und dem Titel Do Me im Detroit Grand Puba Remix. Diese Detroit Grand Poobas gibt es schon ewig und drei Tage und ich würde jetzt gar nicht mal meine Hand dafür ins Feuer legen wollen, dass die tatsächlich aus Detroit kommen. Tatsache ist, die Crew ist in allen nur denkbaren Styles zu Hause, kann großartige Partytunes produzieren und zwar solche, einige von euch werden mir da recht geben, manche Partytunes können so richtig schön doof und cheesy sein. Das passiert denen, wenn überhaupt, denn in den allerseltensten Fällen. Sie remixen hier einen Titel von Luis Martinez, der heißt Do Me und findet sich auf einer Compilation des britischen EPM-Labels, das mal so über seine ganzen bisherigen etwas über 30 Veröffentlichungen gegangen ist und aus den Remixen eine Compilation zusammengestellt hat. EPM Selected Volume 3 heißt die und featured unter anderem Remixe auch von Robert Hood oder von Lego Welt. Ich will hier nicht alles aufzählen. Detroit Grand Puba. Hier kommt das Los Angeles Duo Silk Roads. Make a statement, get paid by the paycheck, make a payment. Get the galley appearing, after peering. Go up on the bracelet and the earring. Mercedes Benz keep on the caring. Gonna design the brand clothes that you're wearing. In the dance, everybody staring. See you in the business, in the caring. But bounce to the beat with the bass blaring. If you wind up your waist, and it's like you hear it. Look off the dance, make a gal clear it. Screw up them face, you can't bear it. Walk out, cat, walk, gal, make your ear fit. If a gal can't whine, listen up early. The gal don't try whine if you got no timing. Don't try that, cause you're gonna get hurt. Things I prefer, man, things I prefer. Don't twerk if you ain't putting in the work. And a tip by the gal, I'm a wander girl. Stick by the gal, I forget the pants blur. Don't twerk if you wait, put it in the work. Don't try whine if you got no timing. Don't try that, cause you're gonna get hurt. Things I prefer, and things I prefer. Don't twerk if you wait, put it in the work. Yeah, give me tick tock with the tick time. And a tip by the gal, I'm a wander girl. Stick by the gal, I forget the pants blur. Don't twerk if you wait, put it in the work. Right. And I one girl, two girl, three girl. No one more girl, no man. Up on the girl, girl, twerp on the floor, girl, more girl. More girl, car. And I one girl, two girl, three girl. No one more girl, no man. Up on the girl, girl, twerp on the floor, girl, more girl. More girl. Me love girl more, girl for the iPhone, make too cold. Girl, I'm a stiff, girl, I'm a downfall. Girl, out to rub me up, girl, panto. My French girl greet me, tell me bonjour. Spanish girl greet me, call me senor. My yard girl cook for me and bring jaws. So before you try wine, now what you're in for? Tell the girl, don't try wine if you got no timing. Don't try that, cause you're gonna get hurt. Things I prefer, man, things I prefer. Don't twerk if you ain't putting in the work. Yeah, in the TikTok with the tick time and a tick by the girl, I'm a one do dirt. Stiff by the girl, I forget the pants blur. Don't twerk if you ain't putting in the work. Don't try wine if you got no timing. Don't try that, cause you're gonna get hurt. Things I prefer, man, things I prefer. Don't twerk if you ain't putting in the work. Yeah, give me tick tock with the tick time and a tip by the gal, I remember wine do dirt. Stiff by the gal, I forget the pants blur. Don't twerk if you ain't putting in the work. 1Live 4. Schöner kickender Haus hier von Chris and Antanas. Kenne diese beiden nicht, die in voller Länge Chris Woodward und Antanas Antanelis heißen. Das ist ein Track, und zwar der Titeltrack ihrer aktuellen African Dawns EP. Davor habe ich ein London-Duo gespielt mit einem Titel namens Back It Up, Titeltrack aus der EP der Ghost Writers. Und noch einmal davor, den Namen hatte ich erwähnt, Silk Roads. Das ist ein wirklich großartiges Duo aus Los Angeles, das jetzt in Kürze sein Album veröffentlichen wird. Mir hatte das nun schon jemand digital zugespielt, aber ich habe bis heute keinen Albumtitel entdecken können. Es wird auf dem amerikanischen Label Stone's Throw herauskommen und das kann auch gar nicht mehr so lange dauern. Ich habe jetzt, während die Musik lief, versucht, das mal kurz im Netz zu recherchieren, bin aber leider nicht fündig geworden. Die zwei ergehen sich in einem zum Steine erweichen bittersüßen Funk und Soul, der sehr minimal geraten ist, fast schon so Garage-artig daherkommt und gelegentlich auch mal so leicht discoide, Funk-discoide Züge hat, wie das der Titel offenbarte, den ich da eben gespielt habe. Ich habe mich so in den letzten 2-3 Wochen an etlichen in An- und Abführung in die Themen hier an diesem Sonntag mal versucht abzuarbeiten, und dieses Thema ist natürlich nicht gestorben, aber es wird euch möglicherweise aufgefallen sein, wenn ihr dieser Sendung schon länger folgt, dass dem bis hierhin nicht so ist. Ich kündige aber schon mal an, und das mögt ihr jetzt als Drohung oder aber auch nicht als Drohung verstehen, dass ich auf jeden Fall noch die neue, zumindest halb neue Veröffentlichung der britischen Band Temples hier heute in der Sendung platzieren möchte und vielleicht schon mal so ganz langsam versuche, die Kurve zu kriegen, indem ich hier einen Australier spiele, mir bisher nicht bekannt. Dee Dumbo heißt der Mann, kommt aus einem ganz kleinen Kaff. Ich habe mir das irgendwo hier aufgeschrieben, so 150 Kilometer von Melbourne entfernt. Ich muss das unbedingt, Castlemaine heißt es, genau. Ich habe es mir hier aufgeschrieben. Das wurde anlässlich des australischen Goldrauschs, ich wusste gar nicht, dass es den gegeben hat, im Jahr 1851 gegründet. Und so viele Leute können in Castlemaine nicht wohnen. Ich habe von diesem Ort wirklich noch nie gehört. Auf jeden Fall die, die dort beheimatet sind, schwören Stein und Bein, so einen Musiker von einer solchen Gabe wie Dee Dumbo haben wir hier bei uns in Castlemaine schon Ewigkeiten nicht mehr gehabt. Tropical Oceans ist ein Stück wunderbarsten, verwaschener Bluesmusik. Was soll ich das groß beschreiben? Wir können es ja hören. Hier ist Dee Dumbo mit Tropical Oceans. The sea, warm magic. Let's see. lend your young ears to the sound of day. When the time comes, move with the feeling. Lend your ears to the sound of day. Hier ganz kurz zwischendurch das zu Beginn des Jahres erschienene Debütalbum der britischen Psychedelic Band Temples Sun Structures, soeben noch einmal erschienen, erweitert um eine weitere CD Sun Restructured, auf der das britische Duo Errol Alkan und Richard Norris mit den Spuren der Aufnahmen spielt, so wie es das vor 5 Jahren bereits auch schon mal getan hat und überhaupt in der ganzen Zwischenzeit unter dem Balken, dem Künstlernamen Beyond the Wizard's Sleeve. Was es damit genauer auf sich hat, das könnte ich vielleicht so in etwa 10 Minuten nach den Infos erzählen, die wir gleich haben hier auf 1 Live, um hier nicht den Flow völlig zu zerstören. Ich würde gerne jetzt Vorfahrt geben für Casino Times. Bevor ich weitermache, ganz kurz, was haben wir gehört? Aus der Schweiz kommt Pablo Nouvelle mit dem Titeltrack seiner Heartbeat EP, den ich unmittelbar eben noch gespielt hatte. Ein Produzent mir bisher nicht bekannt, der schon im letzten Jahr vereinzelt, insbesondere in Großbritannien, gefeiert worden ist. Heartbeat konnte uns eine Ahnung davon geben, warum das so ist. Davor das Duo Casino Times mit einem sehr sphärischen, mit wunderschönen Obertönen versehenen Haustitel Turn a Blind Eye heißt der und stammt aus der Casino Times EP Lower Level Sounds. Und dann lasst mich bitte noch, mach mal eben die Musik im Hintergrund aus, bitte noch ganz kurz drauf eingehen, Midlake und Temples. Der gute Errol Alkan, langjähriger Produzent, DJ, so gewissermaßen ein Hans Dampf in allen Gassen, ohne dass ich mit dieser etwas saloppen Formulierung seine Klasse schmälern möchte, zusammen mit Richard Norris. Die beiden nennen sich schon seit einigen Jahren Beyond the Wizard's Sleeve. Und das, was sie machen mit der Musik anderer Leute, oft von Bands, das sind nicht die herkömmlichen Remixe, sondern sie nennen es Reanimationen, Reanimations. Das heißt, sie halten sich strikt an das vorliegende Material, das sie oft neu sortieren, neu umgruppieren. Nehmen wir einen Titel 1 und einen Titel 9, so kann es bei ihren Reanimationen passieren, dass sie Passagen aus beiden auf einer CD, im Grunde relativ gesprochen weit auseinanderliegenden Tracks zusammenfügen und daraus eben etwas Neues schaffen. Diejenigen unter euch, also Stichwort Schönheitsoperation, die nur mit körpereigenem Material zu ihrem Arzt gehen, Herr Doktor, nehmen Sie da was weg, das können Sie ja dann da dran machen. Die wissen ungefähr, was ich meine. Also keine neuen Beats, keine neuen großartigen Arrangements oder Basslines, bestenfalls Verlängerung, Doppelung, Loops von irgendwelchen Spuren oder aber so ein paar kosmische Geräusche oben drüber. Das ist das, was passiert. Reanimations Volume 1 mit dem Midlake-Titel Roscoe, den ich gespielt habe, erschien bereits im Jahr 2009. Und die Temples Sun Structures Doppel-CD noch einmal. Gut für diejenigen unter euch, die es haben, ist das vielleicht nicht ganz so spannend. Das Album erschien Anfang des Jahres, ergänzt in diesem Falle um Sun Restructured, die neuen Umgruppierungen, jetzt nenne ich es mal etwas unbeholfen so, von Beyond the Wizard's Sleeve. Schade, dass die Band, mit der ich jetzt weitermachen möchte, dem Psychedelic Revival, das nun schon einige Jahre andauert, dass die da nicht so punktgenau gelandet sind. Es gibt sie schon ewig und drei Tage. Sporadisch melden sie sich bis heute immer noch. Aber als sie anfingen mit ihrer Musik, da war an dieses Psychedelic Revival noch überhaupt nicht zu denken. Ich rede von dieser Band hier. 6x7. Close the door, take what's yours. Wir sind zurück in der Gegenwart. Gerade verklungen die Hookworms. Hier kommt Boxed In. Live 4. Kommt eigentlich selten vor, dass ich einen Titel in zwei aufeinanderfolgenden Sonntagssendungen spiele. Hier ist das jetzt mal passiert mit dem Song, eine Single Run Quicker von dem britischen One-Man-Projekt Boxed In. Versehen mit einer Stimme, die, das ist mir schon bei vorherigen Abhör-Sessions aufgefallen, die gar nicht mal so unähnlich ist der Stimme von Olli, wie ihn alle Welt gerufen hat, dem Sänger von 6x7, von denen ich eben einen Titel spielte aus dem Jahr 1998, 9 Jahre mithin, also nach dem Fall der Mauer. 6x7, eine großartige Band, bei denen aber immer irgendwie was schief lief. Das betrifft auch ihre Live-Konzerte, ihre Shows, unglückliches Vorprogramm, immer eigentlich technische Probleme. Olli, der Sänger, hatte lange im Sektor hier gewohnt, als Sohn eines Angehörigen der britischen Armee in Dortmund. Ich weiß auch genau wo, in einem der Hochhäuser, unmittelbar an der B1. Wenn ihr von Unna gewissermaßen reinfahrt und da kommt dann so die Rechtsabbiegung, zum Friedhof, Kronprinzenstraße, einige werden das kennen. Da gab es früher auch noch diese Pizza da bei Vito. Also da rechts rein und dann direkt da auf der Ecke, da in einem der Hochhäuser. Da hat Olli gewohnt. Ich weiß, dass es nicht mehr sonderlich wichtig ist, aber ich wollte es dann immerhin mal erwähnt haben. Die Hookworms sind eine Band aus Leeds, die jetzt ein Mini-Album veröffentlicht haben, aus dem ich den Titel gerade gespielt habe. The Hum heißt dieses Mini-Album mit schweren Doors-artigen Orgeln, mit kräftigen Fassgitarren, lassen so Assoziationen in alle nur denkbaren guten Richtungen zu, von Jesus and Mary Chain über Doors bis hin zu einer Band Stereolab, die ich bis heute schätze, mit ihren geschichteten, mal so ein bisschen psychedelischen, Shoegazer, krautigen Songs, immer sehr schwer, diese Band so zu fassen, zumal es auch eine ganze Reihe Alben von dieser langjährigen Band gibt, die schon fast so ein bisschen in den Bereich Lounge Easy Listening hineingehen. Eine der Mitgliederinnen, Laetitia Sadier, in Frankreich geboren, ist vertreten auf einer Compilation, aus der ich jetzt Musik spielen möchte, Le Pop 8, also die achte Folge, befasst sich mit 9 französischen Namen. Da ist sie auch dabei, obwohl nicht ganz so neu, aber sie hat einen belgischen Partner, Benjamin Schoß. Die beiden sind nun auf diese Compilation gerutscht, mit dem sie auch noch nicht so fürchterlich viel veröffentlicht hat, sodass das durchaus Sinn macht. Und im Übrigen möchte ich auch einen anderen Titel spielen. Ich hoffe, ich habe den richtigen getroffen. Ich konnte die nur ganz kurz vorhören zu Beginn der Sendung, Le Pop, Volume 8. Dieser Track hier müsste, wenn ich mich nicht täusche, von Niklas Michaud kommen. Thank you. kurz. Zwischendurch der Amerikaner Chess Bandic, bisher als Toro Humor unterwegs, nennt sich auf seinem neuen Album Les Sins. Michael heißt das. Davor haben wir von Spar gehört. Zwei, drei weitere Bemerkungen, vielleicht nach dem nächsten Titel, der von Martin Dijkers kommt. We'll be right back. 1, 2, 4, Ladies and Gentlemen, ich habe gerade Lust, so noch ein paar wenige Minuten weiterzuziehen, hin von Gary Reid, den wir hier gerade im Hintergrund noch hören, zu der Amerikanerin Avalon Emerson, die ich gerne hier noch anschließen würde, bevor ich dann vielleicht kündige das immer an, dass ich noch was sagen will und kommt wieder nichts. Wird aber passieren. Also ich muss gestehen, dieser Form von Monotonie kann ich persönlich eine Menge abgewinnen. Avalon Emerson, die meines Wissens aus San Francisco kommt, aber seit einiger Zeit in Berlin lebt, und ich habe mir das angelesen mit Let Me Love in Steel. Das ist der Track, den wir gerade gehört haben, wohl angeblich ihren bis dato härtesten Track produziert hat, der aber seine Faszination durch diese herumechoenden Sounds zusätzlich noch bekommt. Lasst mich bitte ganz kurz versuchen zu rekapitulieren, was ich gespielt habe. Es war natürlich dabei die deutsche Band von Spar mit einem Titel aus ihrem soeben erschienenen neuen Album Street Life. Chain of Command ist für mich so etwas wie ein Überhit, der in allen Diskotheken, seien sie nun in irgendwelchen Metropolen gelegen oder südlich des Tegern, Starnberger oder Möhnesees oder weiß der Henker was. Ein Titel, der im Verbund mit weiteren übrigens auf diesem Album meines Erachtens überall funktionieren sollte und das mit Sicherheit auch tun wird auf dem Weekend Festival, das vom 27. bis 29. November in Köln stattfindet, mit großartigen handverlesenen Handpicked Acts versehen ist. Bitte geht auf die Webseite der Festivalmacher. Es ist ganz großartig. Von Spar sind dabei. Ich habe einige Namen in den letzten Wochen immer mal wieder fallen lassen und will das hier nicht als Dauerloop jetzt schon wieder tun. Wir hatten also von Spar gehört. Dann habe ich Martin Dijkers angekündigt, der auch tatsächlich kam mit Mega Drive Generation. Ein Titel, der so ein bisschen um die Ecke gebietet, gewissermaßen im Remix dahergekommen ist vom Österreicher Dorian Concept. Das Ganze findet sich auf der aktuellen Hyperdub Compilation. Dieses britische Label wird in diesem Jahr 10 Jahre alt und hat das Jubiläum mit insgesamt 4 Compilations bedacht. 10.4, also die 4. Compilation bereits in diesem Jahr, widmet sich, so verbogen der eben gespielte Track auch sein mag, tanzbareren, hausigen Titeln. Martin ist, wie gesagt, dabei. Dann habe ich gespielt Les Sins, Toro y Moi, bürgerlich heißt der Jazz Bandic, kommt aus den USA. Er nennt sich Les Sins und das, was er auf dem Album Michael macht, wurde im Vorfeld beschrieben als sein Dance-Projekt. Naja gut, wer sich darunter jetzt vorstellt, dass Jazz Bandic von seinen verqueren Pop-Entwürfen jetzt hingeht auf den Dancefloor und mal einfach so munter 12 Four to the Floor Tracks produziert, der irrt sich gewaltig. Da sind schon sehr große Feinheiten, Verschachtelungen innerhalb der Tracks auszumachen, die gleichwohl weitgehend einen wirklich sehr angenehmen Flow und Groove haben zu den Figuren, auf die er sich nachhörbar und damit völlig zu Recht beruft, gehört neben einer ganzen weiteren Latte französischer Elektroniker Mr. Oizo und dessen hinlänglich bekannte Verspieltheit. Ich muss gestehen, dass ich mich jetzt auf die Veröffentlichung zweier Alben ganz besonders gefreut hatte. Michael nämlich von Les Sins alias Toro y Moi und auch das neue Album des Underground Heroes Ariel Pink ohne seine Band Haunted Graffiti, ein Soloalbum, Pom Pom heißt es. Wer so ein bisschen Frank Zappa und Captain Beefheart und jüngeren Datums die amerikanische Band Foxy Jane im Hintergrund hat, der wird bei diesem Dribbling durch etliche Styles und Gemütsverfassungen jetzt nicht nach hinten kippen. Also ganz so haut mich das Album von Ariel Pink im Moment noch nicht um. Muss ich gestehen, will aber nicht ausschließen, dass sich das eventuell noch ändern wird. Ich habe einen großartigen britischen Hausproduzenten gespielt mit einem sehr minimalen, sehr auf Rhythmus bedachten Track mit so ein paar Aussetzern, Tricks innerhalb der Nummer. Das ist Gary Reed, den ich schon mehrfach hier in den letzten Jahren, muss ich direkt sagen, mit großer Begeisterung gespielt habe und der sich mit der aktuellen EP so eine Art Ritterschlag abholt. Ich glaube, das darf man mit Fug und Recht sagen. Erscheint sie doch, die 3-2-1 EP auf dem wunderbaren Aus-Label von Will Saul. Sagt mal, habe ich noch was gespielt? Habe ich irgendwas vergessen? Ich wüsste es im Moment nicht, sodass ich jetzt, schau mal auf die Uhr, wir haben noch 9 Minuten, vielleicht mit etwas gedeckteren Klängen weitermachen könnte, nicht mehr ganz so laut, wie es vielleicht in den vergangenen Minuten war. Und wenn ich etwas nicht ganz so laut spielen, machen möchte, spreche ich natürlich im Vorfeld schon, ihr merkt das, so ein bisschen gedehnter, etwas langsamer und komme jetzt zu einem Instrument, das viele vielleicht gar nicht auf dem Schirm haben werden. Es ist eins, für das der Niederländer Josef van Wissem sich seine Lorbeeren erworben hat. Das kann man auch nachhören auf seinem neuen Album It is time for you to return. Jetzt ist die Zeit für dich, umzukehren. Es ist die Laute. Pretty even, it paired pretty well. Pretty girl, pretty evening. Pull out a flesh, go refresh my region. I'm not pressed to pledge my allegiance. Even bear true for a fruit night season. Guess I be seeing since seeing is believing. Think it just being just breathes an achievement. Rather not grieve than we in agreement. Calls drop, pots calling kettles. I don't know what dust look like when it settles. That just get my wheels turning all different pedals. Learn it in alchemy, alternate metals. For the women and the fellows, earth, water, fire, and wind it bellows. World is mine, this is my way of saying hello. I don't mind, this is my way of staying mellow. Bigger sizes, no expectations and surprises. No pitfalls, withdrawals, or deposits. Can't cut ties with the tide when it rises. Different games, different stages and bosses. Shopping out of bins, skeletons in the closet. Heart is gonna sing during the wins and the losses. Barely can't tell the effects from the causes. Tell a woman just exactly what I mean. I'm the motherfucker of a motherfucker dreams. Took a whole new meaning since I started eating meat. Took a whole new meaning since I started being me. Giving be the living of the breed. I could engineer the reappearance of the bees. Early and often be the squashing of the beef. Superhuman doing the shooting of the breeze. A lot of Indians, but not too many chiefs. I mean Native Americans, so I don't lose any sleep. Had to dump the ammo so I don't lose any speed. It's an uphill battle on a hill that's pretty steep. Mercies for the weak. The upper hand, don't need to read it for your weep. Do you watch the cars or watch the lights across the street? Wait a minute, mommy, I don't want to go to sleep. Life is but a dream. I move about quarters like the waters of a stream. I'm looking for a baby girl that tastes just like a peach. The city is a multitude of alleys where I peed. Right now I'm curious and need security to breach. The 22nd century looks curious indeed. I think about the pheromones I'm likely to secrete. I think about the resources I'm likely to deplete. But I'm a rare arbaletta, always allowing me to cheat. But what I have achieved. But I still be telling whoppers eating whoppers with cheese. Getting down dirty tongue firmly in my cheek. Ears be always ringing while I'm swinging from the trees. Sometimes I catch a whiff of all the wisdom that I seek. I be damn near fatigued from all the tea bags that I steep. I still haven't forgotten, no one answered when I scream. Yeah. Eins live hier, ladies and gentlemen, die Klasse von Josef van Wissem, die eigene Schönheit seines Sounds hat auch der Homeboy Sandman für sich entdeckt auf dessen neuem Album Hallways, gerade gehört, der Titel Unraveling auf exakt jenen Josef van Wissem und exakt die Nummer, die ich zuvor auch gespielt hatte, zurückgreift. Ich möchte mich bei dir und euch bedanken für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch allen eine schöne, gesunde, friedliche Woche und würde mich freuen, wenn wir uns gegebenenfalls am nächsten Sonntag hier wieder hören könnten in diesem kleinen Theater. Mein Name ist Klaus Fiehe, alles Liebe, alles Gute, ciao. Is it pure insanity? I wait upon your every word. You got me sorted out your